Abschnitt 2 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Erbfeind, Teil 2. Viel Zeit war seitdem über das Land gegangen. Benjamin blieb eine sehr kleine Gemeinschaft und eine gewisse Missachtung haftete den Männern an, deren Ahnmütter Beute und Raub gewesen. In diesem Stamme, der also niemals überragende Bedeutung gewinnen konnte, war das kleinste Geschlecht das des Kies. Dies war der Vater von Saul, der bei ihm diente. Man konnte diesen jungen Mann, der schon seit Jahren verheiratet war, heranwachsende Söhne besaß und es doch zu keinem selbstständigen Haushalt gebracht hatte, füglich als den geringsten in ganz Israel bezeichnen. Ihm stand kein Stammes- und kein Sippeneinfluss zur Verfügung, wenn auch sein Vater ehrengeachtet und der Stamm Benjamins am rassenreinsten und völlig unvermischt sich hielt, also des Blutes Edellese bedeutete. Hierauf waren die Benjaminiten auch stolz und hoben sich adelig von der großen Menge und Mischlingschaft etwa des Stammes Juda ab. Wie Saul über derlei dachte, erforschte Samuel nicht weiter. Er schien ihm so unreif und unausgeglichen, die äußeren Verhältnisse so pässlich, dass er nur schnell den kostbaren Fund zu sichern trachtete. Hätte er sich ein wenig Mühe gegeben, um die Gedanken dieses mundfaulen Mannes, der das Sprechen dem behenden Sklaven überließ und dessen Ratschlägen sich gänzlich zu fügen schien, so wäre er wohl stutzig geworden. Denn Saul hatte die Reisezeit nicht nur dazu benutzt, im Straßenstaube nach verwehten Eselsspuren zu forschen, sondern auch eifrig aufgemerkt auf das, was die Leute sprachen und meinten. Und wenn die Klagen über Israels Schmach und Erniedrigung ertönten, so hatte er zwar nicht mit eingestimmt, schweigsam hatte er dem herzbewegenden Jammer gelauscht. Aber unbeteiligt war er nicht. Dafür zeugten die Wellen, die über die hohe Stirn huschten. Das Feuer zeigte es, das in den dunklen, plötzlich ganz streng und hart blickenden Augen aufglimmte, und die Muskelspannung der starken, schönen Hand, die sich an der Seite ballte, als ob sie sich um den Griff des Schwertes krampfte, das der Philisterübermut zu tragen untersagte. Hätte des Hohepriesters Sehergabe, von der die Leute um geringes Geld sich einen Wahrspruch erkaufen konnten, gerade in dieser Stunde nicht versagt, so hätte er in der Seele dieses jungen Mannes, den er für geeignet hielt, König von Juda und Israel zu werden, lesen können, dass er wirklich der Rechte war. Freilich ganz anders, als Samuel es vermeinte. Vielleicht hätte bei solcher Erkenntnis die Hingabe Samuels an sein Volk das Wunder vollbracht, dass er Saul zum König erhoben, trotz alledem. Aber er sah in ihm nur das geeignete Werkzeug für die Pläne der Priesterschaft. Er gab ihm ein paar billige, allgemeine Ratschläge wegen der Eselinnen, sorgte für seine Unterkunft, zog ihn an die eigene Tafel und verkündete ihm heimlich, er sei zum Könige ausersehen nach der göttlichen Eingebung, die er, Samuel, erhalten habe. Er salbte ihn auch gleich im Voraus, gebot ihm aber einstweilen noch stillschweigen zu wahren und sich zum Volkstage in Mizpa pünktlich einzufinden. Für seine Rückreise orakelte er ihm einige harmlose Vorzeichen, deren Eintreffen leicht in Szene gesetzt werden konnte und ihm Beweise von der Weisheit und dem Wissen des Priesterstandes geben sollten. Was Saul von alledem dachte, ob er überhaupt dachte, kümmerte Samuel und seine Freunde nicht. Der schöne, große, schwer schreitende Mann ließ etwas stumpfsinnig alles mit sich geschehen, schwieg und kehrte sich heimwärts. Die Anzeichen trafen auf dem Wege pünktlichst ein. Männer begegneten ihm am angesagten Ort und überreichten ihm, ohne Befragen und ohne Zahlung zu begehren, die notwendige Reisezehrung. Saul nahm es hin, gleichgültig, wie er ohne sichtliche Erregung das Salböl auf sein dichtes schwarzes Haar sich hatte träufeln lassen. Aber wiederum hielt er überall die Augen offen und den Mund geschlossen. Alles nahm er in sich auf, was ihm begegnete. Sogar in einen Kreis heulender Derwische ließ er sich ziehen und zur Ekstase aufstacheln, ohne aber Vergnügen daran zu finden oder besondere Prophetengabe zu verspüren. Als er in Gibea wieder eintraf, erwähnte er von den besonderen Erlebnissen mit Samuel nichts. Das einzig Wichtige an der ganzen Reise schien ihm die erfreuliche Tatsache, dass die Eselinnen wieder da waren und ihrer Disteln lecker sich erfreuten. In Mizpah verlief dann alles nach Programm. Hymnen wurden gesungen und Opfer dargebracht, die Abgesandten kritisierten, die Jugend tat sich bedrohlich gegen die Verkalkten. Die Führer verteidigten das Geschehene, versprachen das Beste für die Zukunft, suchten die Formel der Einigung. Niemand war recht zufrieden, alles war schlecht, alles war falsch, so ging es nicht weiter. Am Abend war man von Reden erschöpft, beschloss, was man eigentlich nicht wollte, keinesfalls verstand, bestimmt nicht förderlich war, nicht klar, nicht ehrlich, aber man beschloss es einstimmig, und das war die Hauptsache. Am andern Morgen begann die Königswahl. Das Volk war in weihevoller Erhebung, die Auguren verbargen ihr Lächeln. Die Lose über alle Stämme wurden herzugebracht, der Köcher geschüttelt, ein Zeichen sprang heraus und es fiel das Los über Benjamin. Dann wurden die Geschlechtsgenossenschaften ausgesiebt und es fiel das Los über die Sippe des Kis, dann über sein Haus und endlich über dieses Hauses Sohn Saul, von Beruf bisher ein König über vierfüßige Esel, jetzt über Juda und Israel. Dies Ergebnis entsprach aber gar nicht den Erwartungen der Menge. Schon Benjamin hatte Missstimmung erweckt. Der Name Saul stürzte in Murren und Gemurmel. Vor allem der stets eigenbrötelnde Süden, Juda und der mit ihm verschmolzene Stamm Simeon verhielt sich ablehnend. Niemand kannte Saul, niemand hatte von ihm gehört. Man rief nach ihm und es zeigte sich, dass er nicht einmal zu den Delegierten gehörte und daher im Ring nicht verweilte. Die Priester, die wussten, dass er beim Gepäck der Reisenden sich barg, holten ihn herzu. Kühn und groß, furchtlos und bezwingend trat er in den Kreis, stand er schweigend vor aller Augen. Keiner war ihm gleich unter dem Volke, und hingerissen jauchzte alles auf in dem einen Schrei der Erlösung. Es lebe der König! Die Verfassung wurde angenommen und dann der Reichstag geschlossen und die Heimfahrt für die Abgeordneten begann. So groß war der persönliche Zauber, der von Saul ausgegangen war, und der neue Reiz des Königtums, dass ihn viele auf dem Weg nach Gibea geleiteten. Andere sagten sich bei wieder eingetretener ruhiger Überlegung, dass das Ganze eine Komödie der schlauen Priester war, zu der dieser Saul sich aus irgendwelchen Beweggründen hergegeben hatte. Sie bezeigten deutlich ihre Missachtung gegenüber einem solchen Schein- und Schattenkönig ohne Macht, ohne Beziehungen, ohne Reichtum, ohne Erfahrung. Aber niemand erfuhr, was Saul selbst von allem dachte. Er nahm Huldigung und Verhöhnung entgegen mit gleichem, unbewegtem Gesicht, sah, hörte und schwieg. In der Heimat griff er sein altes Gewerbe auf, betreute das Vieh, pflügte den Acker und lebte mit Frau und Kindern, still und gelassen, wie vordem als Tischgeher im Hause seines Vaters. Die Episode von Mizpah schien er völlig zu vergessen. Die Neugierigen, die mit ihm gezogen waren und als erste Dienstbereite auf Hofehren gehofft hatten, verliefen sich. Die Philister, die die Entwicklung der Dinge aufmerksam verfolgten, spotteten heimlich über diese ewig unrastigen Hebräer, die sich untereinander zankten, sich mit Worten berauschten und schwatzhaft von ihren eigenen Vorzügen, dem Wert ihrer Eigenart und der Erhabenheit gerade ihres Volksgottes alle Welt überzeugen wollten. Der schweigsame Saul aber trieb Tag für Tag die Rinder seines Vaters an dem Hügel vorüber, der seinem Leben und Denken Inhalt und Richtung gegeben hatte. Und das Salböl brannte auf seiner Stirn. Denn auf der Anhöhe bei Gibea stand das Siegesdenkmal der Philister. Und die Wache lehnte sich, scheltend über den überflüssigen Dienst im Feindesland, auf ihren Spieß und blickte verächtlich hinunter ins Gefilde von Benjamin. Von dem Hügel bei Gibea war der Feuerfunke hinabgesprungen in die große Seele des Sohnes des Kis. Dies war sein Morgen- und Abendgebet, wenn er an der Stätte der Schmach vorüberschritt. Rache am Feind, Befreiung seines Volkes vom Joche, Erhebung und Erlösung von Israel. Er hatte gewartet, Sommer- und Regenzeit, Jahr ein, Jahr aus, dass ein Blitz Jahwes die Säule seiner Verächter in den Staub werfe und zerstöre. Er hatte auf die Sturmflut des Volkes gehofft, dass sie hereinbreche und überwältigend sich ergieße über diesen Damm und im furchtbaren Anprall das übermütige Zeichen der Schande hinwegschwemme, auslösche und abwische die Demütigung und die Jahre der Knechtschaft. Seinen Knaben Jonathan hatte er an die Hand genommen, kaum dass er gehen gelernt, ihn vorübergeführt am Hügel zu Gibea und den Heranwachsenden nichts anderes gelehrt, in sein junges Gemüt nichts anderes gesenkt und geleitet als diese eine heiße Mahnung: Tue deine Pflicht, werde ein Mann, damit der Stein dort zerschellt und in Trümmern zersplittert, damit das Vaterland wieder frei und groß wird, würdig und ehrfurchtgebietend. So hat die Verheißung der Götter es den Vätern geschenkt, so haben sie es eingerichtet, so blieb es erhalten, bis die späten Söhne, schwächlich, unentschlossen, eingebildet und sittenverderbt, das kostbare Erbe verloren. Und er hatte in aller Heimlichkeit zwei Schwerter geschmiedet, für sich das eine und eins für den Sohn, damit sie zur Stelle wären, wenn der Erwartete, der Ersehnte käme, der Held und Befreier, der Führer in Juda und Israel. Überall auf seiner Fahrt hatte er ein gleiches Empfinden gespürt. Nirgends aber fand er den Mann, der aufrufen wollte zur Tat, der reinen Herzens, unbelastet von Fehlern der Vergangenheit, sich an die Spitze stellen konnte, dem alle begeistert folgen würden in Not und Tod, zu Kampf für das Recht und die Freiheit. War das Zusammentreffen mit Samuel Zufall oder göttliche Fügung? Er hatte nicht an sich selbst gedacht in seinen Träumen, nicht Ehrgeiz beseelte ihn, nur die glühendste Vaterlandsliebe. Er verachtete auch die Priesterschlauheit und ihre Taktiken und Praktiken, die er schnell durchschaute. Was war ihnen das Volk in Not? Nur eine Phrase. Wann hatte ihre Sattheit je um den Hunger der Sehnsuchtsvollen sich bekümmert? An einem Parteifeuerchen wollten sie ihre Suppe kochen und fetten Braten dazu. Diese Kinder des Eigennutzes, Vertreter bevorrechtigter Kreise, hochnäsige Dünkelbolde, die sich erdreisteten, die große arbeitende Masse des eigenen Volkes gering zu schätzen, hatten, besorgt um ihren Sondernutzen, der Zersplitterung der Nation und dem kleinstaatlichen Geiste nicht gewährt. Sie waren es, die das Unglück über Israel gebracht. Klüfte hatten sie in der Gesamtheit gebildet, die Schichten der Bevölkerung geteilt, um sich die Klassenherrschaft zu erhalten. In ihrer frevelhaften Selbstsucht hatten sie das eigene Interesse dem Volkswohl gleichgesetzt und die aufstrebenden Kräfte niedergehalten. Sie betrachteten sich als Erbpächter der Staatsklugheit und als die alleinigen Besitzer vaterländischer Gesinnung. Aber sie waren nur die mühelosen Nutznießer einer unerschöpflichen Fülle gewesen. Mit ihnen hatte er nichts gemein, von ihnen konnte die Rettung nicht kommen. Sie hatten verspielt, sich als unfähig erwiesen. Der Weg zur Höhe von Gibea führte über sie hinweg. Als sie aber ihn auserwählten, in ihm den belanglosen Helfer ihrer Pläne gefunden zu haben glaubten und das Volk abermals zu betrügen hofften, mit Hilfe seiner vermeintlichen schlichten Einfalt, da hatte er sich zugeschworen, wenn nicht bald ein Mann in Israel auftreten würde, der alle überragend das Volk aufsprengen und begeistern könnte, dem er als letzter Diener und Gefolgsmann gern sich unterordnen und anschließen wollte, so musste er selbst des Werkes sich unterfangen. Siegen oder untergehen, des königlichen Salböls würdig werden oder sterben als ein Verfolgter und Geächteter. Aber nicht viele Tage seines Lebens mehr konnte er es ertragen, das freche Wahrzeichen von seines Volkes Elend aufragen zu sehen, dort auf dem Hügel von Gibea. Die Ereignisse vollzogen sich anders, als er gedacht. Nicht die Philister, der Erbfeind im Westen, schürten das Glimmen zur Flamme, sondern das kulturärmliche, wie eine Herde Wüstenschakale im Osten lauernde Ammonitervolk glaubte, des Bündnisses der mächtigen Philister sicher, sich auf das wehrlose Israel ungestraft stürzen zu können. Sie waren ins Ostjordanland eingefallen und umlagerten die Stadt Jabes in Gilead. Eine Woche Ersatzzeit gewährten sie den Einwohnern auf ihre Bitte, höhnisch und erfolgsgewiss, denn woher sollte Hilfe kommen? Nach Ablauf der Frist sollte die Stadt übergeben und alle Männer zu Schimpf und Unglimpf auf dem rechten Auge geblendet werden. Die Verzweifelten entsandten Boten nach Benjamin zuvörderst. Von Jabes waren ja einst die Mütter des Stammes gekommen. Und dann, schwächste Hoffnung, lebte nicht in Gibeah ein Mann, von dem man zwar seit dem Tage von Mizpah nichts gehört hatte, als höchstens Spottlieder wandernder Priester und Sänger, der aber doch von Samuel als der von Gott bezeichnete König der Juden gesalbt war? Saul schritt vom Felde daher hinter den Rindern, ernst, langsam und bedächtig, wie es des Landmannes gemessene Art. Er bemerkte eine Volksansammlung vor dem Tore, hörte verzweifelte Klagen aus dem Munde von Fremdlingen, trat hinzu, sah ihre Angst, ihre abgehetzten Gesichter, ihre beschwörenden Augen, das Mitgefühl, aber auch das ohnmächtige Zögern seiner Ortsgenossen, vernahm die herzzerreißende Botschaft und wusste, die Stunde ist gekommen. Hoch richtete er sich auf. Der Schweiger sprach. Und seine Worte klangen wie Fanfare und Befehl. Ohne Überstürzung, aber auch ohne Zweifel und Bedenken, kurz, bestimmt. Es gab keinen Widerspruch. Aber er hätte ihn auch nicht geduldet. Das Kommando war bei ihm. Die Jabesiten atmeten auf, die Leute von Gibea erkannten Saul kaum wieder, stutzten und gehorchten. Und alle ahnten, begriffen, wussten in stürmischem Aufwallen ihrer Herzen, die Stunde ist da, der Führer ist da, Saul, der geborene König, der von Volkes Wunsch und Wahl gekorene, Saul ergreift seine Herrschaft. Einst hatte der Fremdling, dem das Gastrecht in Gibea gebrochen wurde, die Stämme aufgerufen gegen Benjamin, indem er den Rumpf seines hingemordeten Weibes 11-fach stückelte und jedem Stamm einen Teil übersandte. Die Stadt Jabes war dem Bruderkriege damals ferngeblieben. Jetzt zahlte Benjamin die alte Schuld für sein eigenes Unrecht und für die Freundschaft, die Jabes ihm erwiesen. Wieder traf als Botschaft das Stück eines Körpers ein bei allen Gemeinschaften des Landes. Die Rinder vom Pflug hatte Saul getötet und zerteilt. Es ging um das Letzte. Wenn Israel sich jetzt nicht aufraffte, war sein Schicksal besiegelt, sein Untergang bestimmt. Der Landmann bedurfte seines kostbarsten Gutes, der Zugtiere nicht mehr. Der Feind würde ihm doch alles nehmen. Wer aber glaubte, durchschlüpfen, sein kleines Sondergut bewahren und retten zu können, wenn nicht begriff, dass höher als all sein Vermögen und selbst als sein Leben die Ehre und der Bestand des Volkes steht, wer nicht bereit war, alles zu opfern, um für sein Land und seine eigenen Nachfahren alles zu gewinnen, den sollte der vernichtende Zorn treffen. Denn dies war der Sendung heimlicher Nebensinn. Wie in alten Zeiten Menschen den Göttern dargebracht wurden, um sie milde zu stimmen und das Unheil von der Gesamtheit abzuwenden, so sollte jeder verdammt und verurteilt sein, der sich seiner Pflicht entzog. Und die Strafe des Opfertodes sollte er erleiden vor seinem höchsten Gott, dem Volke. Ein Aufschrei der misshandelten Kreatur, ein bis hierher und nicht weiter, war es, aber auch ein Ruf der Kraft, Selbstbefreiung und der verletzten und zerfetzten Menschenwürde, die sich zu furchtbarer Vergeltung ermannt. Um die Einigkeit und Einheit aller ging es. Deshalb bot Saul auch nicht in seinem königlichen Namen allein den Heerbann auf. Er kannte keine kleinliche Eitelkeit, und jetzt war zum wenigsten Zeit für Gegensätze. Er forderte auf, Saul und Samuel nachzuziehen, erkannte also das Richter- und Priesteramt noch als gleichberechtigt neben seiner Regierungsmacht an. Ihm ging es um die Sache, nicht um die eigene Person. Seine Kühnheit und seine Klugheit fielen in offenen Schoß zur Empfängnis bereit. Eilig folgten alle seinem Ruf. Noch bevor die Woche abgelaufen war, konnte er Mannschaft genug in Basek mustern, zog in der Nacht vor Jabes, und obwohl seine Leute sonderlich genug bewaffnet waren und mehr einem Haufen glichen, der sich bei einem Trödelhändler ausgerüstet hatte, als einem geordneten Heere, so hatten sie doch zwei mächtige Bundesgenossen. Verblüffung und Begeisterung. Und die Ammoniter erlitten eine wütende Niederlage. Überwältigend war der Jubel des Volkes, rührend die Dankbarkeit der Bewohner von Jabes. Am liebsten wäre man sofort beisammen geblieben und weitermarschiert gegen die Philister und allen feindlichen Trutz. Aber Saul lenkte mit kurzen Worten ab. Die Saat musste erst reifen. Dies Werk bedurfte noch gewissenhafter Vorbereitung, Und so groß waren schon sein Ansehen und die überlegene Macht seines Geistes, dass auch die Ungeduldigsten sich beugten und fügten. Wenigstens aber wollten sie nun die Spötter über Saul zur Rechenschaft ziehen, vor allem die Leute aus dem Süden, aus Juda, die Vermessenen, die sein Königsrecht angegriffen hatten. Das Heer dürstete danach, seine Hingebung, seine Liebe dem König zu beweisen. Aber auch hier bremste Saul den sich überstolpernden Eifer. Dies war ein Tag des Heils in Israel, da sollte niemand trauern. Die Zeit der gegenseitigen Anschuldigungen, Verdächtigungen, des Parteihaders, in der jedes Hand und Mund wider jeden andern war, sollte zu Ende gehen. Auf Rama, wo sonst größere Priestergenossenschaften weilten, fielen die Ereignisse wie ein Heuschreckenschwarm. Kopflos und bestürzt wogte alles durcheinander. Der Sieg über die Ammoniter war gewiss erfreulich, aber sollte man sich in diesem plumpen Benjaminiten getäuscht haben? Eher aber noch ein feines diplomatisches Plänchen, eine kleine Hinterhältigkeit sich entpuppen und aufflackern konnte, tat Samuel den entscheidenden Schritt. Bei der Siegesfeier im Gigal salbte er Saul nochmals und legte danach in feierlicher Kundgebung sein Richteramt nieder. Kein besserer Führer denn Saul war für die kommenden schweren Zeiten zu finden. Ein Versuch, das Priesterregiment neben oder gar über dem Königtum zu erhalten, musste scheitern, selbst wenn Saul damit einverstanden war. Denn um ihn scharte sich in unzugänglichem vaterländischem Fanatismus die gesamte Jugend, bereit und gewillt, alles niederzuschmettern und in alle Winde zu zerstreuen, was sich dem Angebeteten aus dem Dunkel herausgetretenen Heros des Lichtes und ihrer Hoffnungen entgegenstellte. Und, was Samuels Schluss noch erleichterte, die Gesinnung seiner eigenen Söhne stand im Lager des Königs. Er legte Rechenschaft vor allem Volke und wurde aus ehrlichem Herzen und in dankbarem Gefühl für seinen freiwilligen Verzicht als Richter entlastet. Das Hohepriesteramt behielt er bei. Von Stunde an sollte und wollte er nur noch im Dienste Jahwes leben. Das gab Einfluss und Ansehen genug und konnte auch die Priesterschaft zufriedenstellen. Ein wohltätiges Sommergewitter, dessen Nahen die wetterkundigen Leviten vorher feststellten, wie damals, als die Philister sich auf Mizpah zubewegten, gab der Versammlung noch mehr Feierlichkeit. Jahwe selbst hatte sich gemeldet, natürlich auf Bitten Samuels, um die neue Monarchie zu billigen, aber auch zu gemahnen, dass über dem erhabenen König ein noch erhabenerer steht und in seiner besonderen Hut und Huld seine getreuen Diener vom Samen Aarons, die Priester. In den Hauptstädten der Philister erwachte der Widerhall. Es tagte eine feierliche Zusammenkunft der fünf Fürsten in Gat, damals dem Vorort des Staatenbundes. In der Festtracht mit Federkrone, Schurz und Schuhen berieten sie. Ein Teil war für den sofortigen Krieg. Mochte es sich nur um eine kleine Bewegung eines israelitischen Stammes handeln, wofür sprach, dass Saul nach dem Kampfe gegen die Ammoniter in seine Vaterstadt zurückkehrte und sich ganz ruhig hielt, oder bereitete sich eine Erhebung des Gesamtvolkes vor, immer war es besser, in einem Präventivkrieg Israel und Juda völlig zu vernichten, ehe es sich wiedergefunden und genügend gerüstet hatte. Aber die Mehrheit war dagegen. Der Handel im Reiche hatte sich mächtig entwickelt. Die Verbindung mit Kreta, dem alten Stammland der Philister, war gefestigt. Darüber hinaus gingen die Wege nach Ägypten und zu allen Küsten des Mittelmeeres. Philistäa war danach so stark westlich eingestellt, dass es am neuen Landbesitz in Kanaan und am Verlauf der dortigen Dinge nur noch schwaches Interesse hatte. Der Reichtum wuchs ständig, die Künste blühten. Der Gedanke an Krieg war nicht volkstümlich. Auch war das Gefühl der geistigen, kulturellen und technischen Überlegenheit der seefahrenden Nation gegenüber dem Hirten- und Viehzüchtergesindel so stark, dass niemand die Hebräer noch für eine ernste Gefahr hielt. Sie waren entwaffnet und überwacht, und vor allem, sie waren immer untereinander missgünstig und eifersüchtig. Diese Stammeseigenschaft wies ihrer ganzen Geschichte die Bahn und hatte sie trotz allgemeiner Tapferkeit und hervorragender Begabung Einzelner immer wieder zu Vasallen ihrer Feinde gemacht. Auch dem unbekannten Mann aus Benjamin würde es nicht gelingen, sie zu überwinden. Was verschlug es da, dass sie ihn in ihrer närrischen Vorliebe für Geheimbündelei, für mystische Traumbilder aus einer schöneren Vergangenheit und erfüllt von dem weltabgekehrten Rausch, den sie Idealismus nannten, zum Könige bestimmten? Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Alice Stein.